So werden wir in unserer Sendung auch die Männer zu Wort kommen lassen und ihre Stimmen sind natürlich sehr, sehr wichtig in Bezug auf die Hausfrau. Luis Rocos, 20.000 Kilometer amerikanisches Allerlei. Hier ist ein Kapitel, das heißt ein Kapitel für Hausfrauen. Wir wohnen bei Freunden in Dedham. Bob arbeitet tagsüber in einer Bank in Boston und Norma spielt mit uns Tennis oder Golf oder wir gehen zusammen schwimmen oder Besuche machen oder die Umgebung bewundern. Unsere Freunde haben keine Kinder und kein Dienstpersonal. Norma macht alles. Sie kocht und räumt auf, sie wäscht und plättet, sie bringt sogar ihren Mann des Morgens mit dem Auto zur Bahn, holt ihn gegen Abend wieder ab. Wie sie das alles macht, ist mir ein Rätsel, da sie sich doch den ganzen lieben Tag uns widmet. Aber ich lege mich auf die Lauer. Ich muss endlich einmal herausfinden, was sich in so einem amerikanischen Haushalt abspielt und wieso Frauen hier so viel Zeit übrig haben. Des Morgens kommt zuerst der Eismann vorgefahren. Eine Tafel, die an der Eingangstür hängt, belehrt ihn, ob im Hause Eis gewünscht wird oder nicht. Norma braucht kein Eis, weil sie einen großen Frigidaire in ihrer Musterküche stehen hat, wie die meisten amerikanischen Frauen, die sich gegen den Eismann verschworen zu haben schienen. Nach dem Eismann kommt der automobilisierte Milchmann und liefert die pasteurisierte und vom Gesundheitsamt abgestempelte Milch ab. Indessen ist noch ein dritter Wagen angelangt. Er bringt Kerosin für die Heizanlage, die Haus, Küche und Bad mit kochendem Wasser, im Winter auch mit Wärme versorgt. Während auf dem elektrischen Ofen das Teewasser kocht und im elektrischen Toaster das Brot röstet, entnimmt Norma dem Frigidaire eine große Konserve mit Ananassaft, Grapefruitsaft oder Orangensaft, ohne welchen Trank ein amerikanisches Frühstück undenkbar wäre. Sie öffnet die Konserven spielend am Dosenöffner an der Wand, entnimmt dann dem Speisewärmer des elektrischen Ofens eine große Schüssel mit Ham and Bacon und das Frühstück ist fertig. Jetzt wäre es für eine europäische Hausfrau bald Zeit, an das Einkaufen zu denken. Norma macht stattdessen beim Grocery Store eine telefonische Bestellung und fährt dann ihren Mann an die Bahn. Nach ihrer Rückkehr macht sie mit Hilfe des elektrischen Bodenreinigers und des Staubsaugers in unglaublich kurzer Zeit das Haus rein. Ein Bett, das im Herrenzimmer im Wege steht, verschwindet zum Schlafen gebettet in der Wand und verwandelt sich in einen Bücherschrank. Die Regale sind pendelnd angebracht, so dass sie durch ihre eigene Schwere immer senkrecht hängen. Das Nachtkästchen wird zu einem Rauchtisch, dem Norma, um ihn einladend zu gestalten, einen bequemen Stuhl beischiebt. Inzwischen erscheint der Lieferwagen des Grocery Stores. Ein freundlich grinsender Farbiger bringt sämtliche Einkäufe, die sonst so viel Zeit verschlingen, wie ein Heinzelmännchen geradewegs in die Küche. Norma hat nichts weiter zu tun, als die Bestellung nachzuprüfen und festzustellen, ob Hühner, Roastbeef, Spargel, Salat, Eier, Rahm, Erdbeeren, Fett, Ananas und Kartoffeln, aber auch Zeitungen, Zigaretten, Seife und Bier richtig angekommen sind. Sie unterschreibt die Rechnung und ein Einkaufstag ist wieder vorbei. Bevor wir ausgehen, lässt Norma in der Küche einige geheimnisvolle Maschinen spielen. Eine entschotet Erbsen, die andere schält und zerschneidet das Gemüse, eine weitere schlägt Sahne, eine vierte reibt den Kaffee, eine fünfte wäscht heute die Tischwäsche. Nebenbei manipuliert sie an dem elektrischen Ofen herum, schiebt die Pfanne mit den Hühnern hinein, stellt eine Uhr auf die Bratzeit ein und meint dann, jetzt können wir gehen. Ihre Morgenarbeit hat genau eine Stunde und 19 Minuten gedauert. Dabei bereitet sie uns zu Ehren ein größeres europäisches Mittagessen. Wir spielen Tennis und gehen schwimmen. Als wir heimkommen, entnimmt Norma dem Frigidaire eine Konserve mit dem unvermeidlichen Tomato-Cocktail, eine andere mit Mayonnaise, eine dritte mit Fruchtsalat, zaubert ein wenig herum Um ihren Gerichten ein schönes Aussehen zu geben, holt endlich das fertige Brathuhn aus dem elektrischen Ofen, das Gefrorene aus der Eismaschine und das Mittagessen ist bereit. Der Einfachheit halber serviert sie es in einer anheimelnden Nische der Küche. Des Nachmittags kommt ein Scheibenputzer und reinigt im Abonnement sämtliche Fenster des Hauses. Norma schreibt Briefe, liest ein Buch und führt eine Menge Telefongespräche. Nach dem Tee folgen wir einer Einladung zum Golfspiel. Später holen wir Bob von der Bahn ab und gehen gemeinsam zu einer Cocktailparty, von der wir recht spät heimkommen. Trotzdem haben wir kaum Zeit, uns umzuziehen, als Norma schon zum Abendessen ruft. Diese Frau ist ein Wunder. Sie hat sich nicht nur umgezogen und auf mondäne Linie gebracht, sondern jetzt setzt sie uns diesmal vornehm im kerzenerleuchteten Speisezimmer eine Schildkrötensuppe, Fischmayonnaise, Roastbeef mit grünen Erbsen und Spargelspitzen, Salat, ferner eine Schokoladentorte und einen rosaroten Käse vor, der wie Eiscreme aussieht, aber dennoch sehr gut schmeckt. Wo hat sie zu alledem die Zeit hergenommen? Nachher verrät sie es mir. Alles, was sie uns bot, außer dem Roastbeef, das sie nach der Heimkehr rasch zugestellt hat, stammte aus Konserven. Selbst die Torte, die schön luftdicht in Zellophanpapier verpackt, von einer großen Zuckerbäckereigesellschaft auf dem Markt gebracht wird. Nach dem Abendessen bindet Bob sich und mir eine Schürze um und wir waschen das Geschirr ab. Später spielen wir hochherrschaftlich Bridge. Wie praktisch, wie leicht, wie zeitsparend ist in diesem Lande alles für die Frau eingerichtet. Die Hauswirtschaft ist kein Problem, sondern läuft beinahe spielend und nur so nebenbei her. Die amerikanische Frau ist keine Sklavin ihres Haushaltes wie ihre europäische Schwester und ihr Mann dünkt sich über Küchenverrichtungen nicht erhaben. Sie verfügt über sehr viel Zeit und befindet sich hier im Osten wenigstens dennoch stets in einer hektischen Eile. Aber davon später. Ja, so viel zu dem fast paradiesischen Dasein dieser amerikanischen Bankersfrau, zumindest aus der Sicht des Deutschen, der sie da betrachtet, 1947, als dieses Buch von Herrn Rockes geschrieben wurde und natürlich auch in ihrer Situation als Bankersfrau, gemessen an der deutschen Hausfrau, die da in Deutschland doch sicher noch mit dem Aufräumen der Trümmer beschäftigt war und natürlich mit dem weniger technisch angelegten Haushalt in Deutschland. Ja, und dann möchten wir Ihnen noch eine bisschen frühere Sicht bringen, nämlich Kurt Ortmann liest uns zwei Tucholsky-Gedichte vor. Beide sicherlich mit Berliner Akzent hätten sie gesprochen und auch sind sie so geschrieben. Und das war eine meiner ersten Sendungen, die ich produzierte als Kulturspiegel, als Teil der Deutschen Funksendung, der ich ja dann in den frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts beitrat. Und meine Sendung Kulturspiegel, da waren allerhand Themen gefragt, viele Interviews auch, wie ich sie heute weiterhin mache, mit Schauspielern, mit Künstlern, mit Musikern, mit allen möglichen Leuten aus dem Kunstbereich. Und wir wollen hier die traditionelle Mann-Frau-Beziehung beleuchten, wie ich damals auch in der Sendung. Und Kurt hat diese beiden Gedichte von Tucholsky dann netterweise vorgelesen. Ob er so weit entfernt war von dem Tucholskischen Denken, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls war er noch umschwärmt von Frauen, auch Sprecherinnen in seiner Sendung seit den frühen 70er Jahren, die alle die Rolle, die gute Rolle der deutschen Hausfrau weiterhin priesen. Danach. Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun den Gentleman. Na und denn? Denn gehen die beiden brav ins Bett. Na ja, das ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht küssen? Die können ja doch nicht immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind, denn kriegt das junge Paar ein Kind, denn kocht sie Milch, die Milch läuft über, denn macht da Krach, denn Pflänze drüber, denn wollen sich beide gänzlich trennen. Na und denn? Denn ist das Kind nicht auf dem Damm, denn bleiben die beiden doch zusammen. Denn quälen sie sich noch manche Jahre, er will noch wat mit blonder Haare, vorn doof und hinten minoren. Na und denn? Denn sind sie alt, der Sohn haut ab, der Olle macht nun auch bald schlapp, vergessen sind Kuss und Schnurrbartzeit. Ach, Menschenskind, wie liegt das weit? Wie der noch scharf auf Muttern war, das ist schon beinahe nicht mehr wahr. Der olle Mann denkt so zurück, was hat er nun von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teil verbrühte Milch und Langeweil. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Nachdenklicher Zuschauer. Komisch. Das machen die nun jedes Jahr, dass sie das nicht überwehren. Der sagt, du hast aber schönes Haar und das wollen die Mädchen auch gerne hören. Kick mal, was macht deren für einen Betrieb? Ha, und die ist ganz hinüber. Die hat ihren Anton eben lieb, je länger, je lieber. Was denkt die sich nu, dass der junge Mann ihr Einziger ist und ihr allet? Im Falle eines Falles? Nachher kommen Kinder und falten uns so, aber das Schönste ist doch das Fieber am Anfang, wenn sie glücklich sind und froh. Je länger, je länger, je lieber. Nun drückt ihr sie noch mal und dann gehen sie los, in Kino oder zum Muttern. Heute ist die Liebe noch mächtig groß, die vergessen vor Liebe zu futtern. So, ihr hört sich das auch, das muss auch so sein. Alleine ist richtig, aber alleine zu zweien. Von mir aus leben sie dreimal hoch. Ich denke mir aber, dem gegenüber, wenn einer und er muss mal, dann soll er auch. Je länger, je länger, je lieber. Und nun wollen wir uns den frühen Jahren der deutschen Funksendung zuwenden. Als sie noch in Detroit beheimatet war, wie auch der Gründer Kurt Ortmann damals. Und auch da geht es jetzt um die Frau. Ich habe Originalaufnahmen, die aus den frühen 70er Jahren stammen, als der Gründer der Sendung Kurt Ortmann neben einer Reihe von Kollegen seine erste weibliche Sprecherin ins Programm mit aufnahm. Ilse Hoffmann hatte zunächst als Karnevalsprinzessin mit ihrem Prinz in der Rolle als Interviewpartnerin ins Studio gefunden. Dann jedoch blieb sie und berichtete mir viele Jahre später, dass sie, als ich die Sendung übernahm, sie sei die erste Frau in Detroit gewesen, die im deutschen Radio eine eigene Frauenshow, nämlich die Sendung für die Frau, gestaltet hatte. Sie war darauf sehr stolz. Dazu muss man übrigens sagen, dass geschichtlich betrachtet auch in Deutschland Wiebke Bruns, die Journalistin, erst 1977 die erste weibliche Nachrichtensprecherin im deutschen Fernsehen wurde. So ist 1973 Ilse unter den Radiopionierinnen gewesen. Ihre Sendung lief dreimal wöchentlich als Teil bzw. als Segment der Sendung ihres Kollegen, Kurzsprecher Heinz Dreke, in seiner Sendung Funkbrücke, die Brücke zur Heimat, Teil der deutschen Funksendung. Hören Sie, wie er sie mit markantem östlichen Akzent vorstellt. Also ich denke mal, es ist Sachsen. Und jetzt, wie gesagt, hören Sie ihn, wie er Ilse Hoffmann vorstellt mit ihrer Sendung. You are tuned to the station of the nations, WMCK, Detroit, 98 on your FM dial. Our program is called Deutsche Funksendung, an American-German language show, Monday through Friday from 8 to 10:30. Sundays from 8 to 12 noon, Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 10.30 Uhr hören Sie die Sendung für die Frau mit Ilse Hoffmann. Hört ihr Männer, wie die Frauen klagen, es wird zu heiß zum Kochen heut. Auch der Magen wird sich freuen, gibt's etwas Erfrischendes in dieser Jahreszeit. In Kochkunst und in vielen anderen Dingen wird Ilse Hoffmann für jeden etwas bringen. Thank you. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Ilse Hoffmann mit dem Frauenfunk. Sie hören diese Sendung montags, mittwochs und freitags von 10 bis 10.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Hallo, Freunde, hallo. Überall in Stadt und Land, ob bekannt, ob unbekannt, ich freue mich auf unser Hallo. Ja, Ilses Sendung setzte sich aus deutscher Heimatmusik, Hörerwünschen, Werbeansagen, Kochrezepten und Ratschlägen zusammen. Dasselbe Format gab es noch 20 Jahre später, also bis in die letzten Tage unter Kurt Ortmanns Leitung, denn er übergab mir die Sendung 1998 und seine neueste Sprecherin, Gerda, ließ mit ihrem Montagsmagazin voller Kochrezepte und Ratschläge die Sendung für die Frau quasi wieder aufleben. Auch hier, wie damals, immer eine Einleitung, Werbeansage und dann zwei Musikstücke. Hier bisschen O-Ton, Ilse Hoffmann erst einmal. Nun, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten alle ein angenehmes Wochenende. Wir hatten ja für die beiden Tage so ein schönes Wetter, wie es nicht besser in einer Reisebroschüre beschrieben werden konnte, nicht wahr? Besonders diejenigen, die zum Picknick des Sängertages im Kolpingpark waren, konnten sich ein paar erholsame Stunden unter grünen, schattigen Bäumen gönnen, bei Spiel und Tanz und anderer Unterhaltung. Und sicher haben sie altbekannte Freunde wieder getroffen und viel Vergnügen gehabt. Aber jetzt heißt es für uns wieder, frisch und fröhlich mit der Woche beginnen. Man gratuliert mir! Heißt unser nächstes Lied für Sie. Man gratuliert mich und applaudiert mich, seit jenem Sonntag, da ich mich in mich verliebt. Man gratuliert mich und applaudiert. Gratulieren wollen wir heute einer treuen Zuhörerin, die morgen ihren Geburtstag feiern wird. Frau Bernhilde Murphy. Wünschen wir alles Gute für das neue Lebensjahr. Marion, Monika, Michelle, Mike, Mark und Husband Bill singen mit Heintje für Sie. Alle schönen Dinge dieser Welt möchte ich dir gern schenken. Noch vor Gerda war die etwas früher angefangene Stevie durch ihre ungefragten Kommentare, wenn sie mich fragen, aber sie fragen mich ja nicht, die Radioveteranin Stevie Anderson, schon lange im Frauen-TV und Funk geübt, in ihrem Freitagsmagazin kräftig damit beschäftigt, die Werbetrommel für die Rolle der umsorgenden deutschen Hausfrau und in ihrem Falle Wiedermutter eines noch unter ihrem Dach wieder zurückgezogenen Sohnes, der ein Studium in Florida machte, aktiv. Das traditionelle Bild der Frau blieb durch sie sehr lebendig und wurde ab und zu auch belächelt oder mal abgelehnt. Aber durch ihre amüsante Art gewann sie viele deutsch-amerikanische Hörerinnen, die sich ihr nahe fühlten. Was hatte mein Mann von dem Idealbild der deutschen Frau in den USA, das man ihm vor seiner Europareise genannt hatte, gesagt? Sie muss schön sein, intelligent muss sie auch sein und sie muss mich von Kopf bis Fuß bedienen. So ist die deutsche Hausfrau. Jetzt sind doch unsere Kinder zu Hause. In den Ferien wollen sie unbedingt beschäftigt werden. Oder sie sind zu einer Kinderparty eingeladen. Das passende Geschenk dafür finden Sie, liebe Hörer, bestimmt in Old Country Importgeschäft. Alles können Sie bei Lucy im Old Country Importgeschäft an 14408 Gratiot gegenüber vom Montgomery Ward nahe der 7 Meilen Road einkaufen. Besuchen Sie doch einmal dieses Geschäft. Lucy hat eine große Auswahl in allen importierten Artikeln, die Sie in anderen Geschäften vergeblich suchen. Besonders möchte ich jetzt auf die Kinderspiele, ein lustiges Angelspiel, die Dukatenjacht, Hüpf mein Hütchen, und auf die Hummelplatte für 1973 zum Sammeln und auf die guten Hummelfiguren hinweisen. Ebenso auf alle Toilettenartikel für den Sommer, wie 4711, die Feuchtigkeitstücher und alle anderen Sachen wie Sonnenbrandöl und so weiter. Ein Einkaufsbummel im Old Country Import Geschäft an 14408 Gresham nahe der 7 Meilen Road wird sich bestimmt für Sie lohnen. Telefon 521 39 30. Rufen Sie doch einmal an. 521 39 30. Als nächstes, meine lieben Zuhörer, möchte ich Ihnen Teddy Stauffer mit seiner Kapelle in Acapulco, Mexiko vorstellen. Teddy Stauffer ist ein Deutscher und er ist schon über die ganze Welt gereist und hat sich in Acapulco niedergelassen und dort eine Tanzkapelle gegründet. Und er gehört auch zu den sogenannten Jet Sets. Teddy Stauffer, ein deutscher Musiker, spielt für Sie einen Rumba mit dem Namen Carioca. Wenn Sie auch nicht am Ende der Welt wohnen können, so kann Ihr Wunschtraum doch in Erfüllung gehen. Mit einem Traumhaus von Thiele Construction Company. Ist Ihr Haus Ihnen etwa zu klein und zu unmodern geworden? Sollten Sie Umänderungen an Ihrem Haus vorhaben oder sich ein neues Haus bauen wollen, dann kann ich Ihnen eine sehr zuverlässige Baufirma empfehlen. Durch jahrelange Wertarbeit mit erstklassigen Fachkräften ist die Thiele Construction Company an 24145 Little Mac in St. Clair Shores in Detroit und Umgebung bekannt geworden. Wir Frauen arbeiten doch so gern in einer modernen, praktischen Küche, in der wir unsere meiste Zeit verbringen. Thiele Construction Company hat 5 verschiedene Firmen dafür zur Auswahl und empfiehlt die bekannten Quäkermet Küchenschränke. Ihr Grundstück wird erst dann wertvoll, wenn auf demselben ein modernes und geschmackvoll gebautes Haus von Thiele Construction Company steht. Ein Anruf genügt und ein Vertreter dieser Firma wird Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Wünsche recht gern behilflich sein. Bitte rufen Sie für Informationen 775-2323 an. Noch einmal, Thiele Construction Company an 24145 Little Mac in St. Clair Shores. Telefon 775-2323. Und nun habe ich etwas für die Freunde von Männerchören. Es singt jetzt der Wupperhofer Männerchor, der Ende September in Detroit ein Konzert geben wird. Nina, ein Schaders. Ja, jetzt haben Sie noch einmal bzw. zweimal Ilse Hoffmann mit Geburtstagswünschen und natürlich auch mit Informationen zu den Werbern gehört. Und natürlich kommt jetzt noch ein Kochrezept. Denn wie die Einleitung besagt, auch bei Hitze draußen, der Magen wird sich freuen, gibt's etwas Erfrischendes in dieser Jahreszeit. Und wie Ilse sagte, wir Hausfrauen arbeiten doch so gern in einer modernen Küche. Thiele Construction Company und dann kommt ein Männerchor. Na bitte, aber zuerst gibt's was Gutes für den Magen. Eine Erdbeertorte können Sie doch alle backen, aber dieses Mal wollen wir keine Erdbeertorte durchgeben, sondern Erdbeerspargelsalat. Sie denken, das schmeckt nicht? Versuchen Sie einmal. 250 Gramm Erdbeeren, 2 gestrichene Teelöffel Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm Mandelstifte, etwa 300 Gramm Spargel aus der Dose. Und nun die Zubereitung. Die Erdbeeren waschen, gut abtropfen lassen, entstielen, halbieren, wenn sie groß sind. 4 ganze Erdbeeren zum Garnieren zurücklassen und mit dem mit Vanillinzucker gemischten Zucker bestreuen. Die Mandelstifte auf einem Backblech im Backofen goldgelb rösten. Den Spargel gut abtropfen lassen und in 1,5 bis 2 cm lange Stücke schneiden. Einige Spargelspitzen zum Garnieren zurücklassen. Ich wiederhole das noch einmal. Erdbeerspargelsalat. 250 Gramm Erdbeeren, 2 gestrichene Teelöffel Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 50 Gramm Mandelstifte, etwa 300 Gramm Spargel aus der Dose. Die Zubereitung: Die Erdbeeren waschen, gut abtropfen lassen, entstielen. Halbieren, 4 ganze Erdbeeren zum Garnieren zurücklassen und mit dem mit Vanillezucker gemischten Zucker bestreuen. Die Mandelstifte auf einem Backblech im Backofen goldgelb rösten. Den Spargel gut abtropfen lassen, und in 1,5 bis 2 cm lange Stücke schneiden. Einige Spargelspitzen zum Garnieren zurücklassen. Und jetzt kommt die Salatsauce dazu. Die Zutaten: 3 Esslöffel Sahne, etwa 2 Teelöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Tomatenketchup, 1 Teelöffel Weinbrand, etwas Salz nach Geschmack. Die Zubereitung für die Soße: alle Zutaten mit einem Schneebesen gut miteinander verrühren und Erdbeeren, Spargel und Mandelstifte vorsichtig darunter heben. Den Salat mit Salz und Zitronensaft abschmecken, in einer mit grünen Salatblättern ausgelegten Glasschüssel anrichten. Mit den zurückgelassenen Erdbeeren und Spargelspitzen garnieren und ihn bis zum Verzehr kalt stellen. Ich wiederhole noch einmal: die Salatsauce, 3 Esslöffel Sahne, etwa 2 Teelöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Tomatenketchup, 1 Teelöffel Weinbrand, etwas Salz nach Geschmack. Die Zubereitung: für die Soße alle Zutaten mit einem Schneebesen gut miteinander verrühren und Erdbeeren, Spargel und Mandelstifte vorsichtig darunter heben, den Salat mit Salz und Zitronensaft abschmecken, in einer mit grünen Salatblättern ausgelegten Glasschüssel anrichten. Mit den zurückgelassenen Erdbeeren und Spargelspitzen garnieren und ihn bis zum Verzehr kalt stellen. Eine kleine Veränderung: anstelle des Spargels kann man Hummerstückchen oder Krebsfleisch verwenden. Das war der Erdbeer-Spargelsalat. Und nun hören wir Bert Kempfert mit seinem Orchester. Musikstücke von Schlager über Oper und auch mal ein Männerchor, der demnächst in Detroit auftreten sollte. Post kam von überall her, auch aus Ann Arbor, Michigan, obwohl man damals schon in Detroit sein musste, um die deutsche Funksendung hören zu können. Heute, nach etwa weiteren 40 Jahren, ist unsere Sendung schon seit 10 Jahren weltweit im Internet zu hören. Alte Sendungen können Sie im Archiv unseres Blogs jederzeit abhören. Und wenn Sie die ehemalige Karnevalsprinzessin Ilse Hoffmann verabschiedet hören, wir in den 70er Jahren einen noch recht jungen Radiosendungsleiter Kurt Ortmann mit dem Abspann der Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mich von Ihnen leider für dieses Wochenende schon verabschieden. Ich wünsche Ihnen für die Feiertage recht viel Vergnügen. Fahren Sie vorsichtig, damit Ihnen nichts passiert, denn wir möchten Sie gerne am Montag wiederhören und wiedersehen, wenn es möglich ist. So, alles Gute für dieses Wochenende. Und für diejenigen, die in Urlaub fahren, wünsche ich auch alles Gute. Erholen Sie sich recht gut. Bald ist der Sommer ja schon herum. Ich hoffe, unser Programm hat Sie ein wenig erfreut heute. Ich danke unseren großzügigen Geschäftsleuten und Gönnern, die uns dieses Programm ermöglichen. Wir hoffen, dass Sie diese Geschäftsleute durch Ihren Einkauf wiederum unterstützen. Bitte erwähnen Sie bei Ihren Einkäufen, dass Sie die Reklame im Frauenfunk hörten. For this week, I want to say goodbye to all our listeners. We want to thank our sponsors who made this program possible. Please mention that you heard the advertising on our program and patronize our sponsors. Ilse Hoffmann wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören am Montag. Sie hörten den Frauenfunk unter der Zusammenstellung und Leitung von Ilse Hoffmann. Sie hören den Frauenfunk jeden Montag, Mittwoch und Freitagmorgen in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr innerhalb der Deutschen Funkbrücke, der Brücke zur Heimat, mit Hans Dreke. Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiederhören am Montag. Und jetzt hören wir noch einige lustige Gesänge zum Wochenende. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich muss mich jetzt von Ihnen verabschieden. Sie hörten den Frauenfunk unter der Zusammenstellung und Leitung mit Ilse Hoffmann. Ich sage Ihnen auf Wiederhören, bis Mittwoch und alles Gute wünsche ich Ihnen. Über die Station der Nationen, über den Rundfunksender WMZK Detroit, Michigan, hörten Sie die deutsche Funksendung. Unsere Sendungen kommen zu Ihnen montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 10:30 Uhr, sonntags von 8 bis 12 Uhr mittags. Für heute wünschen wir Ihnen wieder einen guten Tag. Leben Sie wohl und auf Wiederhören. Aber wir sind lange noch nicht zu Ende, denn die Sendung lebte ja wieder in Florida auf. Das heißt, mit diesem Ab- und Anspann, beziehungsweise Abspann natürlich, begann die Sendung und endete die Sendung auch in Florida, in Westflorida für viele Jahre. Und 1998 haben wir uns neu orientiert. Da habe ich die Sendung übernommen. Wir haben einen neuen Musikeinleitungstext und auch wieder Abspann gemacht, weil wir wieder an einer anderen Radiostation landeten und letztlich dann ins Internet gegangen sind mit einer ganz, ganz anderen Musik. Jedenfalls, als dann ich 1990 beziehungsweise in den 90er Jahren begann, gab es eine Reihe von Funksendungssprechern. Als ich Kollegin Stevie kennenlernte, kam sie nach der Sendung zufällig vorbei und in 5 Minuten hatte sie alles Wichtige über sich erzählt. Mann, Hund, Karriere und später sagte sie mir auch, dass sie meine Stimme ganz gerne gehört hat und sehr neugierig gewesen sei auf die potenzielle neue Kollegin, also ich. Dass ich ein Küken in ihren Augen war und ihre Tochter hätte sein können, auch noch als ich ihre Chefin war, als Kurt Ortmann mir die Sendung weitergab, ließ mich nie ihre Rolle als die erfahrenere Hausfrau in Frage stellen. Denn Stevie schien zunächst im Rundfunk dieses Ideal der Hausfrau zu sein. Selbst hatte sie ihren Chef, einen schwedischen Verleger, im Nebenhaus wohnte er und sie in seinem, betreut und ihn rührend sowohl beruflich als auch privat umsorgt. Mit Vorlesen aus der deutschen Boulevardpresse brachte sie uns eine ganze bunte Welt ins Radio. Aber als zumindest die perfekte Hausfrau sein zu wollen und in ihren Kommentaren ihre Pannen humorvoll zu schildern, brachte alle Leidensgenossinnen in ihren Hörerkreis und machte sie zu Verbündeten. Der Kommentar, den ich Ihnen heute bringe, handelt denn auch von dem angestrebten Perfektionismus der Hausfrau. Der perfekte Abschluss dieser Sendung, das Interview übrigens mit dem Frauenpaar Corinne und Anders, gibt es im Archiv unserer Sendung. Können Sie also nach wie vor noch abhören. Und jetzt kommt, wie gesagt, Stevie Anderson mit ihrem Kommentar. Und da geht es um alles Mögliche, was im Haushalt dann schiefgehen kann. Viel Spaß dabei. Und jetzt ist es Zeit für unser Freitagsmagazin. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserem Freitagsmagazin. Und weil wir so viel Zeit wie möglich für unser heutiges Interview gleich im Anschluss verwenden wollen, heute nur ein ganz kurzer Kommentar. Also, wenn Sie mich fragen, der Mensch braucht das wohl, dieses Gefühl, wenn er in einer Runde mit Freunden zusammen ist, dass er angenommen wird, mit all seinen Webfehlern und all seinen kleinen und großen Macken, die er sich so im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Das fällt mir immer besonders dann auf, wenn ich Besuch aus Deutschland habe. Eine meiner vielen Macken besteht beispielsweise darin, dass ich zum Perfektionismus neige. Bei mir muss alles aufs i-Tüpfelchen stimmen. Wenn ich liebe Menschen einlade, da muss ich die Wohnzimmerdecke in den Fußbodenfliesen spiegeln, auf Fernseher und Couchtisch haben allenfalls kleine Figürchen und blühende Blumendaseinsberechtigung. Es liegen weder halb abgespielte Kassetten noch CDs ohne die dazugehörige Hülle herum, gelesene Zeitungen von gestern wandern in den Müll und aufgeschlagene Bücher mit Eselsohren verschwinden im Regal in der hintersten Ecke. Und in der Küche der Klitzekleinen wird alles so zurechtgerückt, dass man auf Anhieb den richtigen Handgriff beim Kochen machen kann und keine unnötigen Staubfinger das Auge beleidigen. Aber bei mir ging in der Vorbereitungsphase für meinen Besuch aus deutschen Ländern diesmal wirklich alles schief. Und das nicht nur in der Vorbereitungsphase. Am Samstagabend schiebe ich nach viel Putzerei erleichtert das Roastbeef, das sich zu einem lukullischen Genuss entwickeln sollte, in recht schön rosa, wie es sich gehört, in den Ofen. So. Das war's dann auch. Jetzt nur noch mal schnell oben im Gästezimmer die Bettdecke glatt streichen, frisches Obst in die Schale, im Badezimmer saubere Handtücher rausgelegt und dann dieser laute Knall, dem ein nicht weniger lautes Gezisch folgt und bei mir Herzflattern bis zum Hals hervorruft. Stevie, ist was? Will mein Mann wissen? Nö, ist nichts, sag ich leise, betreten, am Boden zerschmettert, denn natürlich war gerade die halbe Welt untergegangen. Mir war etwas passiert, was in 35 Jahren Hausfrauendasein noch nie auf dem Stundenplan stand. Die feuerfeste Schale war geplatzt. Und in der Bratröhre lag Schärplein neben Schärplein, neben Rostbeef und das alles inmitten der wunderschönen Soße. Ich schnappte mir ein Handtuch, holte das Fleisch nur halb gar und keineswegs schön, innen zart und rosa, aus dem Backofen und schloss mit Nachdruck die Ofentür. Aus war's mit dem wunderschönen Plan, an dem Abend hauchzart geschnittenes Roastbeef mit Kümmelbratkartoffeln zu servieren. Ob ich in der Nacht gut geschlafen habe? Nö, ganz gewiss nicht. Und noch im Traum verfolgten mich kleine kichernde Bratteufel, die sich einen Spaß daraus machten, mir vorzuhalten, dass ich eben nicht perfekt und nicht Superhausfrau war, sondern allenfalls eine ungeschickte Möchtegern-Köchin, die in ihrem Eifer zu weit gegangen war, obwohl ich für dieses Mal ja doch nun wirklich nichts konnte, oder? Am anderen Tag, also am letzten Sonntag gegen Mittag, holte ich dann in Tampa meine Gäste ab, die übrigens im Anschluss gleich auch meine Interviewpartner sein werden. Als ich eine Stunde vor der Ankunft meiner Gäste ins Auto steige, überfällt mich die zweite Katastrophe. Ich hatte, weil ich ja leider immer noch zu den Leuten gehöre, die dem verpönten Nikotinlaster frönen, am Abend vorher hinten ins Auto einen Toilettenstein gelegt, der so unangenehme Gerüche wie kalte Asche im Nu, wie die Werbung verheißt, verschwinden lässt. Allerdings hatte ich vergessen, ihn am Morgen wieder zu entfernen. Und auf diesem unseligen Stein hatte dann den ganzen Vormittag die Sonne getanzt und ausgesprochen konzentrierte Gerüche entwickelt. Es half nichts. Ich musste losfahren, denn unser alter Chevy-Zweitwagen, der als Abholnotlösung hätte dienen können, der sprang nicht an. Meine Gäste verzogen keine Miene. Aber die eine hielt sich während der Fahrt nach Palm Harbor ständig ein Papiertaschentuch über die Augen und die andere, die vorne neben mir saß, lächelte gequält und schnappte alle 5 Minuten hörbar nach Luft. Ach, liebe Leute, es kam noch viel schlimmer. Am nächsten Abend wollten wir kalte Getränke und ich gab so ein bisschen an mit dem Eismaker, dem amerikanischen, dem tollen Fritsch, der ja ständig das beste Eis produziert. Bis Diana meinte, also Herrschaften, hier sind entweder Dämonen am Werk, richtig, am Halloween-Dienstag war das, oder die Stevie Anderson will uns einen ganz üblen Streich spielen. Hier, bitte, alle mal dran riechen, das Eis stinkt, einwandfrei nach Knoblauch. Und tatsächlich, es stank meilenweit gegen den Wind und gegen die Wände. Na, trinken Sie mal Coca-Cola mit Knoblauch-Eiswürfeln, da vergeht Ihnen ganz gewiss auch der Appetit. Andererseits, nun kennen Sie mich, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen mich wohl gut genug, um zu wissen, dass ich so etwas, also wirklich, ich hätte in den Boden versinken mögen. Vorgestern Abend saßen alle auf der Terrasse, während ich hinter der geöffneten Küchentür den Fisch briet. Aber ab und zu ging ich natürlich nach draußen, um mich an der Gesprächsrunde zu beteiligen. Und in der Zeit verbrannte mein schöner Fisch, mit dem ich meinen Gästen imponieren wollte. Und als ich den Salat anrichtete, Gurken, Tomaten, Sellerie, stellte ich mit Entsetzen fest, dass sich die grüne Schlangengurke gelblich verfärbt hatte und 2 der 3 Tomaten auch nicht mehr ganz taufrisch waren. Im Backofen blieben noch immer die Scherben inmitten inzwischen verkrusteter Soße, sodass wir natürlich am Morgen auch nie frische Brötchen aufbacken konnten, sondern uns mit Toastbrot und aufgetauten Schwarzbrotschnitten begnügen mussten. In der Küche steht inzwischen das Salzfass neben der Schale mit den Weintrauben, die Butter, nee, nicht neben dem Kamm, aber neben dem Tischsets und den Serviettenringen. 3 unterschiedliche Kaffeesorten, Espresso, Melitta-Kaffee und Sanka, unterhalten sich mit den Brühwürfeln und auf der Anrichte vergnügen sich 3 ganz gewöhnliche Marmeladengläser mit einem vornehmen Glas Honig. Ob ich mich angesichts solcher Katastrophen immer noch unters Volk wage und ob angesichts solcher Widerwärtigkeiten meine Gäste jetzt nicht vorzeitig abgereist sind, möchten Sie gern wissen, mitnichten. Diana Anders und Juliane Corren haben gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Wir haben auf Honeymoon Island am Strand gelegen und im Golf gebadet. Wir haben im Fernsehen Arabella und lauter andere alte Schinken gesehen. Wir haben uns viel miteinander unterhalten. Und jetzt sitzen wir hier im Studio die beiden Damen gegenüber. Und gleich werden wir uns mit der im damaligen Osten Deutschlands sehr bekannten und inzwischen auch in der Bundesrepublik schon recht bekannten Schauspielerin Juliane Corren und der nicht minder erfolgreichen Theaterdramaturgin Diana Anders unterhalten. Sie kommen von der Theater- und Philharmonie Essen, junges Theater. Jo, und wenn Sie mich fragen, aber wie üblich, Sie fragen mich ja nicht. Ich darf mich noch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie unseren kleinen Hausfrauenausflug mitgemacht haben. Vielleicht sind Sie ja selbst die perfekte Hausfrau. Ich bin auf allen möglichen deutschen Foren im Internet und da geht es immer um das perfekte Backen. Und dann wird gefragt, na Susanne, ist die nicht ein bisschen angebrannt, die Torte? Ja, das wird sofort registriert. Ich kann da auch nicht mithalten. Also bitteschön, mir schmeckt's so oder so und ich hoffe, Ihnen hat unsere Sendung gefallen und geschmeckt sozusagen und Sie denken darüber nach, was Ihnen immer mal so passiert und Sie können uns das gerne mitteilen, info@germanradioshow.com und wir freuen uns, wenn Sie uns davon erzählen, was Ihnen so einiges passiert ist. Das ist natürlich immer sehr amüsant für die anderen. Für Sie selbst, das verstehe ich gut, naja. Gut. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Start in die neue Woche, in das neue Jahr. Und ich wünsche Ihnen, dass wir uns am nächsten Sonntag mit einer neuen Sendung und einem amüsanten Teil immer wieder zurückversetzen. In alte Zeiten vielleicht auch, aber auch natürlich in das, was heute geschieht. Denn da gibt es allerhand Neues im neuen Jahr. Ihre Susanne Nielsen an dem Mikrofon und Ihr Bill Davidson, unser Produzent, an der Technik. Tschüss, ciao, bye, auf Wiederhören, seien Sie nett zueinander und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication.